stolz darauf, deutsch zu sein. Deutsche Seen, deutsche Berge und deutscher Wein. Treue Liebe bis zum Grab heißt der deutsche Eid. Unser Land in Prunk und alter Herrlichkeit. Deutsche Treue, die schwörte ich mir, meine Ahnen sind im Geist immer bei mir, halten über mir ihre schützende Hand, geben Mut und Kraft zum Kampf fürs Vaterland. Ich habe nur das Land im Sinn, in dem ich einst geboren bin. Gib mir Mut und Kraft bis in den Tod, für die Fahne schwarz-weiß-rot. Ich bin stolz darauf, deutsch zu sein, deutsche Seen, deutsche Berge und deutscher Wein. Gib all meine Kraft bis in den Tod, für die deutsche Fahne schwarz-weiß und rot.